WDR 5. Neugier genügt. Mai 2010. Der deutsche Tanker Marita Marguerite nähert sich dem Golf von Aden. Im Maschinenraum überwacht der Inder Chirag Bari den riesigen Schiffsmotor. Für den Ingenieur eine Routinearbeit. Doch dann ertönt ein Alarmsignal. In wenigen Minuten wird sich sein Leben ändern. And suddenly got a call from the bridge that we are expecting some pirates maybe chasing down us. Ein Anruf von der Brücke. Piraten kämen mit einem Schnellboot auf uns zugerast. Ich solle auf maximale Geschwindigkeit gehen. Aber dabei geriet ich schnell in den roten Bereich. Wir fuhren zwar nur 12,5 Knoten, also 23 Kilometer pro Stunde, aber das Meerwasser war an dieser Stelle 34 Grad warm. Da musste ich aufpassen, dass der Motor nicht überhitzt. Ich fuhr so schnell, wie es eben ging. Der Maschinenraum liegt mitten im Schiff, der Motor lärmt, deshalb bekommt Chirag Bari zuerst nicht mit, wie es draußen weitergeht. Die Piraten legen mit ihrem Schnellboot an, entern den Tanker und feuern mit Maschinengewehren und einer Panzerfaust. Die Schiffsmannschaft hat keine Chance, denn sie ist unbewaffnet. Nach 20 Minuten der nächste Anruf von der Brücke. Ich solle hochkommen, die Piraten hätten das Schiff bereits übernommen. Ich war schockiert, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich sagte zu meinem Kollegen, du, ich glaube, die wollen uns auf den Arm nehmen. Dann rief ich die Brücke zurück, aber niemand antwortete. Da sagte ich, lass uns hochgehen und schauen, was passiert ist. Der Tanker Marita Marguerite ist auf dem Weg vom indischen Hafen Kuanda ins belgische Antwerpen. Er fährt damals unter der Flagge der Marshallinseln. Betreiber ist eine deutsche Reederei. Neben Chirag Bari arbeiten weitere 18 Inder an Bord, dazu zwei Bangladeschis und ein Ukrainer. Noch vor der Abfahrt hatte die internationale Mannschaft mehr Schutz vor Piraten gefordert. Laut Chirag Bari vergeblich. Wir hatten den deutschen Besitzer um bewaffneten Begleitschutz gebeten, aber der hatte abgelehnt und dafür finanzielle Gründe angeführt. Stattdessen mailte man uns Richtlinien zur Best Management Practice, was wir selbst zu unserem Schutz unternehmen sollten. Nachdem wir in Indien abgelegt hatten, verblieben uns bis zum Golf von Aden 4 Tage Fahrzeit, um das Schiff vorzubereiten. An den Treppen und den Geländern verlegten wir Stacheldraht. Dazu stellten wir Wachen auf, Tag und Nacht. Wir waren alle sehr angespannt. Die Piraten kapern die Marita Marguerite unterhalb der omanischen Hafenstadt Salalah, noch vor dem Golf von Aden und hunderte Kilometer entfernt von der somalischen Küste. Das ist zum damaligen Zeitpunkt nichts Besonderes mehr. Gerade im Jahr 2010 weiten die somalischen Piraten ihr Jagdgebiet noch einmal dramatisch aus und kapern dabei immer mehr Schiffe. Für das gesamte Jahr melden die Vereinten Nationen eine Rekordzahl. Insgesamt 53 gekaperte Schiffe mit 1.181 Seeleuten an Bord. Damals beginnt die englische Buchautorin Rose George mit einer Recherche zu Seeleuten auf Containerschiffen. Gleich auf ihrer ersten Erkundungsfahrt bemerkt sie auf einem dänischen Schiff, dass die Angst vor dem Piraten immer mitfährt. I was getting nervous at that point. I knew I was going to be going through high-risk areas, but ich wurde selbst nervös. Ich wusste ja vorher, dass mein Schiff die Hochrisikozone durchqueren würde. Aber hinter dem Suezkanal wurde es dann richtig ernst. Seefahrer sind harte Burschen. Sie würden nicht zugeben, dass sie nervös werden. Aber die Stimmung an Bord änderte sich definitiv. Es muss ermüdend und stressig sein, immer wieder durch diese Piratenzone zu fahren. Das passiert den Seeleuten, die auf festen Routen nach Asien fahren, so etwa alle 6 Wochen. Und dann jedes Mal dieser Stress. Das ist nicht wenig. Auf ihren Recherchefahrten erfährt Rose George immer mehr Piratengeschichten, erzählt von deren Opfern. Aber zurück auf dem sicheren Festland interessieren sich ihre Kollegen und Freunde nicht für die Opfer, sondern für die Piraten. Sie gelten ihnen als Abenteurer, wie die Figuren aus Heldenromanen und Hollywoodfilmen. The thing that used to infuriate me was how people would talk about Somali pirates and piracy as kind of cartoon characters and really glamorous. Das macht mich wirklich wütend. Viele Menschen finden Piraten schillernd, wie Charaktere aus Comicbüchern. Und die Regenbogenpresse berichtet über die angeblichen Anti-Helden aus Somalia. Dabei haben sich diese Piraten längst als brutale Kriminelle erwiesen. Sie wissen, dass sie die Schiffsgesellschaften unter Druck setzen können, wenn sie Seeleute misshandeln und foltern. Prompt tun die Piraten, was sie können. An den ersten beiden Tagen ihrer Gefangenschaft werden Chirac, Bari und seine Kollegen noch akzeptabel behandelt. Denn sie sollen die Marida Marguerite nach Somalia steuern, zum Hauptquartier der Piraten. Die Piraten hatten ein eigenes GPS-System dabei und prüften, ob wir tatsächlich in die richtige Richtung fuhren. Dann nahmen sie unser Satellitentelefon und riefen damit ihren Boss zu Hause an. Gemeinsam suchten sie im Internet den Namen unseres Schiffs. Als sie dessen Besitzer fanden, waren sie sehr glücklich. Wir verstanden zwar ihr Somali nicht, aber sie sagten immer wieder German Makab, German Makab. Ein deutsches Schiff, das fanden sie toll, das klang nach viel Geld. Auf dem Festland zerstören Kidnapper die Handys ihrer Opfer, damit sie nicht von der Polizei geortet werden. Piraten tun das nicht, im Gegenteil. Sie nutzen diese Telefone selbst, um auf sich aufmerksam zu machen. Und der 130 Meter lange, 20 Meter breite Tanker fährt unübersehbar über das Meer Richtung Somalia. In internationalen Gewässern gelten strenge Regeln. Sobald auf einem Schiff nur ein Seemann in die Hände von Piraten fällt, müssen Polizei und Militär fernbleiben. Was an Bord passiert, verraten höchstens die Piraten, und dies in ihrer eigenen Version. It was a very strange thing about sea piracy, particularly Somali piracy, is how public and known it was. It was visible. Das ist schon merkwürdig an der Piraterie. Man kann sich das gekaperte Schiff sogar im Fernsehen anschauen. Aber die Mainstream-Medien berichten fast nie über die betroffenen Seeleute. Sie gelten als uninteressant. Aber die Piraten geben den Journalisten bereitwillig Interviews. Das war zum Beispiel bei der MV Iceberg so. Deren Mannschaft wurde fast 3 Jahre lang gefangen gehalten. Jeder wusste wo. Aber die Piraten setzten die Leben der Seeleute zu ihrem Vorteil ein. The pirates knew that they had an advantage, which was the human life. Nach 2 Tagen erreicht die gekaperte Marida Marguerite die Küste Somalias. Nur mit Mühe kann die Besatzung die Piraten überzeugen, etwa 5 Kilometer Abstand vom Festland zu halten, damit das Schiff nicht auf Grund läuft und sinkt. Die Besatzung wird während ihrer Gefangenschaft nie mehr sehen als einen Streifen Sand am Horizont. Die Piraten und ihre Helfer werden dagegen ständig hin und her fahren zwischen Schiff und Festland. Dort liegt Garat, ein Stranddorf. Satellitenfotos zeigen etwa 100 Hütten und Häuser. Chirac Bari ist nie bis dorthin gekommen. Immediately when we reached there, within half an hour, after 1 hour, about 50 pirates came on ship. Eine halbe Stunde, nachdem wir angelegt hatten, kamen etwa 50 Piraten und Helfer an Bord. Es waren auch ein paar Befehlshaber in Uniformen dabei. Die machten den ersten Rundgang, um das Schiff als Erste auszurauben. Sie nahmen unsere Laptops, Handys, Gold- und Diamantenringe. Danach kamen die anderen und raubten den Rest. So ging es dann die ganze Zeit lang weiter. Sobald neue Wachen aufs Schiff kamen, plünderten sie erst einmal, was noch übrig war. Am Ende nahmen sie sogar noch die Fenstervorhänge mit nach Hause. Doch mit Gardinen geben sich die Piraten nicht zufrieden. Vor den Augen ihrer Opfer beginnen sie, die Crew und die Besitzergesellschaft näher zu überprüfen. Dazu nutzen sie über einen Satellitenanschluss Notebooks, auf denen sie Schiffsregister und Facebook-Accounts durchgehen. Auf Somali diskutieren sie, wie viel sie für Schiff und Besatzung fordern sollen. Erfahrungswerte liegen vor, öffentlich zugänglich. Für das Vorjahr hat die Weltbank ein durchschnittliches Lösegeld von 2,2 Millionen US-Dollar pro Schiff und Mannschaft errechnet. Die Piraterie hat sich zu einer kriminellen Industrie entwickelt. Für 2009 finden die Weltbanker Nachweise für insgesamt 60 bis 80 Millionen Dollar Lösegelder. Für 2010 werden sie sogar 70 bis 90 Millionen Dollar errechnen bei hoher Dunkelziffer. Die Piraten operieren längst mühelos am gesamten Golf von Aden, den jedes Schiff durchqueren muss, das durch den Suezkanal fahren will. Ein Nadelöhr der Weltwirtschaft. Der Staat Somalia, seine Polizei und seine Küstenwache sind zusammengebrochen. Deshalb kann die Angriffswelle erst im Jahr 2013 gestoppt werden, vor allem von internationalen Kriegsschiffen, aber auch von privat angeheuerten, schwer bewaffneten Wachen auf den Frachtschiffen. There was this understanding or this perception that it was a bloodless business. Es gibt die Vorstellung, dass Piraterie ein unblutiges Business wäre. Die Piraten übernehmen eine Zeit lang das Schiff, lassen die Mannschaft in Ruhe, die Versicherung zahlt das Lösegeld und alle gehen glücklich nach Hause. Nur das Versicherungsunternehmen muss halt das Lösegeld bezahlen. Die Geschichte der Marida Marguerite dokumentiert, dass dies keineswegs die Wahrheit ist, denn die sieht ganz anders aus. Fernab von Somalia möchte ich erkunden, ob die Angst vor Piraten heute wirklich noch weit verbreitet ist. Im Hafen von London arbeiten Seelsorger mehrerer Kirchen, darunter die Deutsche Seemannsmission der Evangelischen Kirche. Deren Diakon Jörn Hille trifft immer wieder Seeleute, die Opfer von Piraten wurden und damit später nicht zurechtkommen. Ich hatte ein Schiff mit einer philippinischen Besatzung. Und da war ein junger dritter Offizier an Bord. Und bei einem Piratenangriff mit massivem Beschuss war er als Wachgänger auf der Brücke, hat die Situation nicht meistern können, aus was für Gründen auch immer, und hat seinen Posten fluchtartig verlassen und sich versteckt. Seine Kollegen haben ihm das ein bisschen übel genommen und haben ihm dann einen sogenannten Streich gespielt, indem sie gerufen haben, da kommt ein Boot, und dann ist er unter den nächsten Tisch gehüpft oder hat sich irgendwo verkrochen. Und mein Eindruck bei diesem Menschen war, dass dieser Piratenüberfall ihn traumatisiert hat. Als Hafenseelsorger kann man dann so jemandem nur nahelegen, sich in medizinische Behandlung in seinem Heimatort zu begeben. In dem Fall mit sehr viel Nachdruck. Nichtsdestotrotz ist es dann häufig so, dass man nicht erfährt, ob die Menschen diesem Rat gefolgt sind oder nicht. Auf der Autofahrt durch den Hafen ist eine moderne Infrastruktur zu erkennen. Schiffe in den Dimensionen ganzer Häuserblocks, gigantische Kranbrücken, an denen 12 Meter lange Metallkisten baumeln, Standardcontainer. Wir steuern ein gigantisches Containerschiff an, das die Flagge von Hongkong trägt. Den Schiffsnamen muss ich verschweigen, damit wir an Bord dürfen. Auch auf diesem Riesenpott arbeiten nur wenige Menschen. Das ist gut für Piraten. Sie haben leichtes Spiel, wenn ganze Tanker und Containerschiffe von gerade mal 20 Seeleuten betrieben werden. Hi. Hi. Hi. Der Kapitän schläft noch, weil das Schiff erst morgens um 2 Uhr am Londoner Hafen in Tilbury angekommen ist. Die Mannschaft scheint sich über den Besuch des evangelischen Diakons zu freuen, obwohl die meisten Hindus sein dürften. Die Seemänner sehen wie Inder aus. Wir sprechen einen von ihnen auf Piraten an. Er gibt sich cool, trotz des schwierigen Themas. Actually, I have experienced one ship getting hijacked in front of me. Nun, ich habe einmal erlebt, wie vor meinen Augen ein anderes Schiff gekapert wurde. Und zweimal haben sie versucht, mein eigenes Schiff anzugreifen. Bei dem anderen Schiff starteten die Piraten ihren Angriff vom Jemen aus, nicht von Somalia. Der Kapitän flehte über Funk um Hilfe. Wir sahen durch unser Fernglas, wie die Piraten das Schiff stürmten. Dann brach die Funkverbindung plötzlich ab. Das Schiff drehte und verschwand direkt Richtung Somalia. Wir konnten nicht helfen. Mein Azubi fing an zu weinen, als er die verzweifelten Funksprüche hörte. My apprentice, he started crying after listening to other guys cry. Der Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte, ist der Bordingenieur und aus Mumbai, wie die indische Hafenstadt Bombay heute genannt wird. Er ist ein Seemann, wie ihn Rose George beschreibt. Nicht nur mutig, sondern angeblich sogar mit Nerven aus Stahlseilen. Auf meinem Schiff betrat ich einmal am helllichten Tag unsere Brücke, wo der Kapitän das Steuer persönlich übernommen hatte. Das war ungewöhnlich und ich fragte, was denn los sei. Er meinte nur, schau mal da hinten am Ausguck. Und da fuhren tatsächlich Piraten in ihrem Schnellboot, gleich neben uns. Aber unser Deck lag 15 Meter über dem Meer und wir waren zu schnell, unerreichbar für sie. Die Szene war aufregend, aber ich hatte trotzdem keine Angst. Wirklich nicht. Die würden doch ihre Kugeln und Raketen niemals verschwenden für unser Schiff, an das sie ohnehin nicht herankommen konnten. Diakon Hille hört dem Bordingenieur aufmerksam zu. Er hat schon unzählige Seeleute gesprochen, die auf kleineren Schiffen langsamer fuhren und deswegen erwischt wurden. Ob dieser indische Seemann damals wirklich angstfrei auf Panzerfäuste schaute, ob wirklich nur sein Lehrling weinte, werden wir nie erfahren. Aber Hille weiß, dass die Opfer der Piraten ihre Erlebnisse niemals vergessen. Dann ist das Besondere, denke ich, an Piraterie, dass dieses Gefühl des Ausgeliefertseins noch ein bisschen anders ist als in einer Entführungssituation an Land. Ich weiß, dass Behörden in Reichweite sind als Entführungsopfer. Das ist anders auf See. Da muss ich davon ausgehen, dass wirklich keiner kommt. Und ich glaube, das steigert dieses Gefühl der Hilflosigkeit des Ausgeliefertseins. Auch er habe sich früher als starker Seebär präsentiert, erzählt Chirag Bari, den ich ebenfalls in London treffe. Aber seit er von Piraten überfallen wurde, fährt er nicht mal mehr zur See. Damals wollten die deutschen Schiffsbetreiber die Forderungen der Piraten zuerst nicht erfüllen. Die ließen daraufhin ihren Unmut an der gefangenen Besatzung aus. Später werden unabhängige Experten dem Reeder eine schlechte Verhandlungstaktik bescheinigen. Zu den Opfern dieser Taktik gehört Chirag Bari. Die Piraten sagten, dass sie uns umbringen würden, wenn unser Dienstherr nicht endlich zahlen würde. Vor lauter Angst konnten wir nicht mehr schlafen. 4-5 Monate nach der Entführung wurden wir immer stärker gefoltert. Nachts schlugen sie uns. Danach hängten sie uns dann an den Genitalien auf und ließen uns 4 Stunden lang auf dem heißen Schiffsdeck zurück. Der Kapitän und der erste Offizier wurden bei minus 17 Grad in eine Kältekammer des Schiffs gesperrt, nackt, 40 Minuten lang. Wir alle dachten, das sei unser Ende. Das Ende der Crew der Marida Marguerite. Heute arbeitet Chirag Bari bei einer Hilfsorganisation für Piratenopfer mit Sitz in London. MPHRP wird vor allem von Seeleuten und verantwortungsbewussten Reedern finanziert. Die Organisation unterstützt Familien gekidnappter Seeleute und später auch die Opfer selbst auf dem Weg zurück in ein neues Leben. Auch Chirag Bari erhielt zuerst psychologische Hilfe von MPHRP, nachdem er endlich freigekommen war. Am 28. Dezember 2010 ging es zu wie auf einem Filmset. Ein kleines Flugzeug kam auf unseren Tanker zugeflogen und warf 2 Fallschirme ab, an denen Geldtaschen hingen. Sie landeten im Meer, wo die Piraten sie auffischten. Dann wurde es noch einmal gefährlich, denn die Piraten begannen sogleich, das Geld zu zählen. Für Geld hätte in diesem Moment jeder seinen Vater oder Bruder umgebracht. Die Bosse verteilten es, aber einige rissen anderen das Geld aus der Hand. 2 fingen an, mit Flaschen aufeinander einzuschlagen. Seit ich für MPHRP arbeite, wurde mir von mehreren anderen Fällen berichtet, wo während der Geldverteilung Menschen starben. Obwohl ihr Schiff fast 8 Monate still vor Anker lag, gelingt es der Mannschaft, den Motor zu starten. Sie möchte schnell aufbrechen, bevor sie von einer nächsten Piratenbande überfallen wird. Denn die kann nicht weit weg sein. In Sichtweite der Marida Marguerite liegen 8 weitere gekaperte Schiffe. Am Ende geben Chirag Baris Peiniger dem Kapitän eine Handynummer, falls die Konkurrenz wirklich auftauchen sollte. Sie würden das dann schon mit denen regeln. Doch zum Glück passiert nichts weiter auf dem Fluchtweg zur omanischen Hafenstadt Salalah. Dort warten bereits Mitarbeiter der Schifffahrtsgesellschaft und deutsche Kriminalbeamte. Der Kapitän und sein Chief Officer werden in einem 5-Sterne-Hotel einquartiert, der Rest der geschundenen Mannschaft in einer einfachen Absteige, wie Chirag Bari berichtet. Wir dachten, was ist mit uns? Haben wir weniger gelitten während der fast 8 Monate? Warum wurden wir billig untergebracht? In ganz Salalah wurde nur in dem 5-Sterne-Hotel Alkohol ausgeschenkt. Deshalb hatten wir nicht mal die Gelegenheit, ein Bier zu trinken. Wir saßen in der Absteige fest, als ob wir wieder Geiseln wären. Bevor wir endlich gehen durften, fragten wir nach medizinischer Soforthilfe, wegen der Schmerzen nach all den Foltern. Nein, nein, hieß es, das habe Zeit bis zu Hause. Die damalige Betreibergesellschaft kann dazu nicht mehr Stellung nehmen. Kurz vor dem 5. Jahrestag des Piratenüberfalls, am 10. Februar 2015, ging der Reeder in Insolvenz. Bis dahin hatte er seine gefolterten Angestellten stets kurz gehalten, meint Chirag Bari. Uns wurde für unsere Leidenszeit zuerst nur Krankengeld bezahlt. Und selbst dafür mussten wir lange Zeit kämpfen. Denn wie bei den meisten Seeleuten stand auch in unseren Arbeitsverträgen, dass Krankengeld maximal 3 Monate lang gezahlt wurde. Aber ich hatte ja schließlich auch nicht unterschrieben, mich foltern zu lassen während meiner Arbeitszeit. Für die Seeleute ist das alles eine Lose-Lose-Situation. Ganz am Ende zahlten uns die Deutschen wenigstens unsere Löhne plus eine kleine Entschädigung. Später kommt Chirag Bari zum einzigen Mal in seinem Leben nach Deutschland. Er soll hier vor Gericht als Zeuge aussagen. Einer seiner Peiniger ist ausgerechnet in Gießen festgenommen worden, wo er Asyl beantragen wollte. Die Behörden haben seine Fingerabdrücke genommen und festgestellt, dass deren Besitzer auch auf der Marida Marguerite gewesen sein muss. Dort hatten die deutschen Polizisten dieselben Abdrücke gefunden. Der aufgegriffene Pirat wird später vom Landgericht Osnabrück zu 12 Jahren Haft verurteilt. Wohl der einzige, der bisher bestraft wurde für die Verbrechen an der Besatzung der Marida Marguerite. Chirag Bari. Piraten sind Schwerverbrecher. Wegen ihnen haben wir schwer gelitten und unsere Familien auch. Seitdem treffe ich bei meiner Arbeit stets neue Opferfamilien, vor allem in Südasien. Dann erkenne ich den Schmerz in ihren Augen. Und die Piraten lauern weiterhin da draußen auf ihre nächste Chance, ein Schiff zu kapern. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.